1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Plädoyer für Lang. down from view, like a cancer grows, is removed by skin. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea is sing. Sirens cry. bin. The sheep remain inside their pen until the shepherd leads his flock away. The sands of time were eroded by the river of constant change. Plädoyer für Lang. Die Kassiererin an der Tankstelle gegenüber, sie ist noch recht jung. Janine, wir duzen uns. Anfang des Jahres hat Janine mir geholfen. Dabei ging es nicht um eine Reifenpanne, Motoröl oder ähnliches. Es ging um das sogenannte Jugendwort des Jahres 2014. So genannt deshalb, weil es sich dabei in Wahrheit ja um einen Satz handelt. Läuft bei dir. Wie genau wendet man den an, wollte ich von Janine wissen. Sie deutete auf die Flasche Bier, die ich gerade bei ihr bezahlt hatte, und sagte, wenn du die jetzt umständlich mit 5- und 2-Cent-Stücken bezahlt hättest, wäre mir das ziemlich auf die Nerven gegangen, ich hätte aber nichts gesagt. Wenn du sie allerdings mit einem 100-Euro-Schein bezahlt hättest, dann hätte ich gesagt, läuft bei dir. Cool, sagte ich, jetzt habe ich es endlich verstanden. Janine erkundigte sich nun ihrerseits, wie lange man eigentlich das Wort cool schon benutzt. Und ich sagte, vermutlich sei es neben Alter das vielleicht dienstälteste Wort der Jugendsprache. Beide, mutmaßte ich weiter, seien bestimmt seit ungefähr 1970 im Umlauf. Das ist aber verdammt lang her, sagte Janine zu, blickte zu mir hoch und starrte mich an, als sei ich 200 Jahre alt. Nun bin ich zwar in der Tat älter als sie und auch ein Stück länger, wobei sie beileibe nicht kurz geraten ist. Doch weitere Kommentare, welcher Art auch immer, blieben mir verwehrt, denn hinter mir fragte nun ein Kunde, wie lange dauert das noch? Und er hatte ja recht. Ciao, sagte ich also und verließ den Kassenraum. Cool, Alter, läuft bei dir. Das ging mir so durch den Kopf, während ich die paar Meter nach Hause zurücklegte. Auf dem Küchentisch lagen einige Musikmagazine, früher Januar, Rückblicke, Bestenlisten. Darin die Kategorien kurze und lange. Singles also, kurze, und Alben, Langspielplatten, lange. Eigentlich missverständlich, dachte ich, denn so eine Langspielplatte kann mit einer Reihe kurzer Songs eine verdammt kurzweilige Angelegenheit sein, die am Ende mit lang im eigentlichen Sinne überhaupt nichts zu tun hat. Im Radio hörte ich jemanden sagen, der Song sei zu lang, er müsse ihn daher kürzen. Aha. Ich musste auch dringend mal wieder zum Arzt, diese verdammte Grippe. Als ich mich im Eingangsbereich der Praxis anmeldete, kam jemand aus dem Wartezimmer gestürmt. Wie lange noch? Fragte er aufgebracht. Irgendwann betrat ich das Behandlungszimmer meines Arztes, Dr. Elvis Pummel. Eine ältere Dame schickte sich gerade an, den Raum zu verlassen. Ihre augenscheinlich letzte Frage in Richtung des Docs, ganz sicher nicht für meine Ohren bestimmt, bekam ich noch mit. Herr Doktor, wie lange noch? Wenn Sie weiter so viel trinken, nicht mehr lang, sagte Dr. Elvis Pummel. Hier, im Dunstkreis seines Schreibtischs, der Bücherwand voll mit Literatur zu Herz, Kreislauf, Niere, Nase, lange Nase und Kurzatmigkeit, fiel bei mir der Groschen. Lang, wir brauchen ein Plädoyer für lang. Thank you. Plädoyer für Lang. Hier, in der Kürze der Zeit, ein Plädoyer für Lang, das ist natürlich letztlich eine Farce. Wir haben eine Stunde. Domian ist heute pünktlich, wie fast immer. Auf dem Schachbrett schlägt Lang kurz. Die hochgewachsene Dame rasiert die kurzgeratenen Bauern. Aber das Leben ist nun mal kein Schachspiel. Im Leben nämlich schlägt kurz Lang. So lange, bis alles lange kurz ist. Eigentlich muss das verwundern. Ich habe anlässlich dieser Sendung die Telefonbücher der deutschen Großstädte München, Berlin, Hamburg, Langenfeld und Köln studiert. Das Resultat? 243.000 Teilnehmer hören auf den Namen Lang, wahlweise auch Lange. Nur 37.450 Teilnehmer hingegen heißen Kurz. In Langenfeld gar hört jeder zweite Teilnehmer auf den Namen Lange oder aber Lang. Was wäre dieses Land insgesamt ohne Langen, Langenhagen, Langendreher, Langenberg, Langenfeld? Auch das darf man ja wohl noch mal fragen dürfen. Manch einer wird womöglich gerade denken, der Typ lügt. Der hat nie und nimmer die eben erwähnten Telefonbücher gewälzt. Das würde ja Tage dauern. Welch ein Aufwand für eine solch kurze Sendung. Wer so denkt, hat natürlich recht. Alles Lüge. Aber wenn die eingangs erwähnte Janine von der Tankstelle gegenüber zu mir hochblickt, wenn wir uns unterhalten, dann tut sie das natürlich, weil ich länger bin als sie und meine Lügen entsprechend lange Beine haben. Der Volksmund lügt also, wenn er behauptet, Lügen hätten kurze Beine. Lügen haben meistens lange Beine, denn je länger ein Mensch ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er lügt. Dies ist ein Plädoyer für Lang. Die Geschichte der populären Musik kennt zahlreiche, berühmte, lange Werke. So lang freilich, dass niemand sie mehr aufhören mag. So reifen diese Stücke zur Legende, zum Mythos. In der Erinnerung verklären sie sich. Und wir können eigentlich festhalten, wenn wir die Pistols, Nirvana und Elvis mal ausklammern, unter den Großen sind die Langen die ganz Großen. Amen. Inna Gadda Da Vida. Get Ready. Kannst du das mal spielen? Der DJ mit den zerzausten langen Haaren in der Underground-Disco 17 Meter unter der Erde ist längst breit wie eine Haubitze. Er liebt die kleinen Pillen und was der Markt sonst noch so hergab früh am Tage. Und es ist bereits fast 7 Uhr am Morgen. Aber bei dieser Frage eines Gastes strafft er sich, fixiert seinen Gegenüber und brüllt: Ey, Alter! Das finde ich jetzt echt nicht cool. Get ready. Hallo? Das ist mir viel zu lang. Das kriegst du kürzer. Look out, darling, 'cause here I come. And now hier das Original. Get Ready, Rare Earth. Ich kürze. Und trotzdem, Plädoyer für lang. Nervös reckt ein Mann Mitte 40 seinen Hals nach oben, nach vorn zur Seite. Dabei beißt er wie von Sinnen ins Fleisch links und rechts seine eigenen Fingernägel, die er ganz nebenbei auch noch mit den Zähnen malträtiert. Der Kerl ist mächtig angespannt. Wie lange noch? Fragt er seinen Nebenmann. 7 Minuten, sagt er. Tausende stehen im Rund und verfolgen gebannt ein Fußballspiel, das nicht so recht nach ihrem Geschmack vonstatten geht. Das eigene Team nämlich liegt hinten. Lang nach vorne, ruft ein Zuschauer nach Kräften aufs Feld. Jetzt hilft nur noch Langholz, stimmt ein anderer ihm zu. Wir befinden uns in Deutschlands berühmtester Langholzstadt, Essen im Ruhrgebiet. Die Spieler vom örtlichen Team Rot-Weiß Essen haben eine Reihe ihrer letzten Partien verloren. Der Kontakt zur Spitze der Tabelle ist zwischenzeitlich abgebrochen. In den letzten Minuten des Spiels hilft beim Versuch, das Geschehen noch umzubiegen, im Grunde nur, was die Fans eigentlich nicht sehen wollen. Langholz. Weit und zumeist ungenau nach vorn geschlagene Bälle also. Den Trainer der Mannschaft, Marc Fascher, gebürtiger Hamburger, haben viele längst umgetauft in Langholz Fascher oder sogar noch schlimmer, Langholz Fuscher. Der wiederum glaubt, es läge ein Fluch auf der Mannschaft, von dem natürlich zu hoffen sei, dass er bald verschwinde, dieser Fluch. Da fragen einige ganz bange, wie lange? Faschers Onkel Horst ist in Kreisen Musikinteressierter natürlich kein Unbekannter. Als Geschäftsführer und Booker des Hamburger Starclubs hat er Anfang der 60er Jahre die Beatles nach Hamburg geholt. Eine Band also, der wie keiner zweiten schon damals schwante. So kurzlebig und kurzweilig die Dinge an der Oberfläche auch scheinen mögen. Die eigentliche, die wahrhaftige Straße des Lebens, sie ist in Wahrheit kurvenreich und lang. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road. Don't Plädoyer für lang. Fast über Nacht hat der Los Angeles-Rapper Kendrick Lamar gerade sein neues Album veröffentlicht, To Pimp a Butterfly. Ins Deutsche übersetzt heißt das so viel wie einen Schmetterling stark machen, robust machen, zukunftsfähig. Was ist damit gemeint? Im überlangen Schlusstitel Mortal Man konstruiert Lamar einen schier unfassbaren Dialog mit dem ja längst verstorbenen Rapper Tupac. Behilflich dabei sind im Interview Passagen, die Tupac zu Lebzeiten noch 1994 nämlich auf dem schwedischen Sender P3 Soul ursprünglich im Gespräch mit dem Showmaster Mats Nilesker getätigt hat. Tupac glaubt, dass einem Schwarzen in den USA nur eine kurze Zeit, 5 Jahre schätzt er, zur Verfügung steht, um sich energisch und kraftvoll gegen alle nur denkbaren Diskriminierungen zur Wehr zu setzen. Als Teenager, als junger Kerl, da schaffst du das. Mit deinem 30. Lebensjahr aber spätestens nehmen sie dir dein Herz und deine Seele, machen dich müde. Du willst dann nicht mehr kämpfen. Schau dich doch um. Du wirst nicht einen sehen, der jenseits der 30 noch sein Maul aufreißt. Das ist Wahnsinn, Mann, sagt nun Kendrick Lamar, wir werden das gleich hören, und ich will auch kein Blutbad. Ich will Musik und gute Vibes. Viele erkennen gar nicht, wie gottverdammt wichtig das ist. Manchmal gehe ich ans Mikrofon und irgendeine geheime Kraft treibt mich an, Dinge zu sagen, von denen ich gar nicht genau weiß, wo sie herkommen. Tupac weiß nur zu gut, was Lamar meint. Das sind die Geister, die wir rufen. Im Grunde rappen nicht wir. Wir erzählen lediglich die Geschichten unserer verstorbenen Vorfahren, die uns in den Mund legen. Ein Leben lang. Plädoyer für lang. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. Mandela, hope my flow stay propelling. Let these words be your earth and moon. You consume every message. As I lead this army, make room for mistakes and depression. And with that being said, my nigga, let me ask this question. When shit hit the fan, is you still a fan? When shit hit the fan. One, two, one, two, one, two. When shit hit the fan, is you still a fan? When shit hit the fan, is you still a fan? The ghost of Mandela, hope my flow stay propelling. Let these words be your earth and moon, you consume every message. As I lead this army, make room for mistakes and depression. And with that being said, my nigga, let me ask this question. When shit hit the fan, is you still a fan? When shit hit the fan, is you still a fan? Won't you look to your left and right, make sure you ask your friends. When shit hit the fan, is you still a fan? Do you believe in me? Are you deceiving me? Could I let you down easily? Is your heart where it need to be? Is your smile on permanent? Is your foul on lifetime? What you know where the sermon is? If I died in this next line? If I'm tried in the court of law? If the industry cut me off? If the government want me dead? Pack cocaine in my car? Would you judge me a drug head? Or see me as Kay Lamar? Or question my character and degrade me on every block? Want you to love me like Nelson? Want you to hug me like Nelson? I freed you from being a slave in your mind. You're very welcome. You tell me my song is more than a song. It's surely a blessing. But a prophet ain't a prophet till they ask you this question. When shit hit the fan, is you still a fan? When shit hit the fan, is you still a fan? Won't you look to your left and right, make sure you ask your friends. When shit hit the fan, is you still a fan? The ghost of Mandela, hope my flow stay propelling. Let my word be your earth and moon, you consume every message. As I lead this army, make room for mistakes and depression. And with that, do you believe in me? How much you believe in her? You think she gon' stick around if them 25 years occur? You think he gon' hold you down when you down beyond bars hurt? You think y'all on common ground if you promise to be the first? Can you be immortalized without your life being expired? Even though y'all share the same blood, is it worth the time? Like who got your best interest? Like how much are you dependent? How clutch are the people that say they love you and who pretended? How tough is your skin when they turn you in? Do you show forgiveness? What brush do you bend with dust in your shoulders from being offended? What kind of den did they put you in when the lion can start hissing. What kind of bridge do they burn? Revenge on your mind when it's mentioned. You wanna love like Nelson, you wanna be like Nelson, you wanna walk in his shoes, but your peacemaking seldom. You wanna be remembered and deliver the message that considered the blessing of everyone. This your lesson for everyone. Say when shit hit the fan, is you still a fan? When shit hit the fan, is you still a fan? Won't you look to your left and right? Make sure you ask your friends. When shit hit the fan, is you still a fan? The voice of Mandela, hope this flow stay propelling. Let my word be your earth and moon, you consume every message. As I lead this army, make room for mistakes and depression. And if you riding with me, nigga, I've been wrote off before. I got abandonment issues. I hold grudges like bad judges. Don't let me resent you. That's not Nelson like. Want you to love me like Nelson. I went to Robben's Island, analyzing. That's where his cell is, so I can find clarity. Like how much you cherish me. Is this relationship a fake or real as the heavens be? See, I gotta question it all. Family, friends, fans, cats, dogs, trees, plants, grass. How the wind blow? Murphy's Law, Generation X. Will I ever be an ex? Flaws of a baby step. Marred by the mouth a bit. Pause, put me under stress. Crawl under rocks, ducking y'all. It's respect, but then tomorrow, put my back against the wall. How many leaders you said you needed, then left them for dead? Is it Moses? Is it Huey Newton or Detroit Red? Is it Martin Luther, JFK shooter? You assassin? Is it Jackie? Is it Jesse? Oh, I know it's Michael Jackson. Oh, when shit hit the fan, is you still a fan? When shit hit the fan, is you still a fan? That nigga gave us Billie Jean. You say he touched those kids? When shit hit the fan, is you still a fan? The ghost of Mandela, hope my flow stay propelling. Let my word be your earth and moon, you consume every message. As I lead this army, make room for mistakes and depression. And if you ride with me, nigga, let me ask this question, nigga. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers until I came home. But that didn't stop survivor's guilt. Going back and forth trying to convince myself the stripes I earned. Or maybe how A1 my foundation was. But while my loved ones was fighting a continuous war back in the city, I was entering a new one. A war that was based on apartheid and discrimination. Made me want to go back to the city and tell the homies what I learned. The word was respect. Just because you wore a different gang color than mine's doesn't mean I can't respect you as a black man. Forgetting all the pain and hurt we caused each other in these streets, if I respect you, we unify and stop the enemy from killing us. But I don't know. I'm no mortal man. Maybe I'm just another nigga. Shit, and that's all I wrote. I was gonna call it another nigga, but it ain't really a poem. I just felt like it's something you probably could relate to. Other than that, now that I finally got a chance to holler at you, I always wanted to ask you about a certain situation, about a metaphor, actually. You spoke on the ground. What you mean by that? What the ground represent? The ground is gonna open up and swallow the evil. Right. That's how I see it. My word is born. I see, and the ground is a symbol for the poor people. Right. The poor people is going to open up this whole world and swallow up the rich people. Because the rich people are going to be so fat and they're going to be so appetizing. You know what I'm saying? Wealthy. Right. Appetizing. The poor are going to be so hungry. Poor and hungry. Right. You know what I'm saying? It's going to be like, you know what I'm saying? It's going to be, it might be some cannibalism out this month. They might eat the rich. You know what I'm saying? All right, so let me ask you this then. Do you see yourself as somebody that's rich or somebody that made the best of their own opportunities? I see myself as a natural born hustler, a true hustler in every sense of the word. I took nothing, I took the opportunities. I worked at the most menial and degrading job and built myself up so I can get it to where I owned it. I went from having somebody manage me to me hiring the person that works my management company. Yeah. I changed everything. I realized my destiny in a matter of 5 years, you know what I'm saying? I made myself a millionaire. Right. I made millions for a lot of people. Now it's time to make millions for myself, you know what I'm saying? I made millions for the record companies. I made millions for these movie companies. Now I make millions for us. And through your different avenues of success, how would you say you manage to keep a level of sanity? By my faith in God, by my faith in the game, and by my faith in all good things come to those that stay true. Right. You know what I'm saying? And it was happening to me for a reason. You know what I'm saying? I was noticing shit. I was punching the right buttons, and it was happening. So it's no problem, you know? I mean, it's a problem, but I'm not finna let them know. I'm finna go straight through. Would you consider yourself a fighter at heart, or somebody that only reacts when they back is against the wall? Shit, I like to think that in every opportunity I've ever been threatened with resistance, it's been met with resistance. And not only me, but it goes down my family tree. You know what I'm saying? It's in my veins to fight back. All right, well, how long you think it take before niggas be like, we fighting a war, I'm fighting a war, I can't win, and I want to lay it all down? In this country, a black man only have like 5 years we can exhibit maximum strength. And that's right now, while you a teenager, while you still strong, while you still want to lift weights, while you still want to shoot back. Because once you turn 30, it's like they take the heart and soul out of a man, out of a black man in this country. And you don't want to fight no more. And if you don't believe me, you can look around. You don't see no loudmouth 30-year-old motherfuckers. That's crazy. Because me being one of your offsprings of the legacy you left behind, I can truly tell you that it's nothing but turmoil going on. So I wanted to ask you, what you think is the future for me and my generation today? I think that niggas is tired of grabbing shit out the stores, and next time it's a riot, it's gonna be like bloodshed, for real. I don't think America know that. I think America think we was just playing. It's gonna be some more playing, but it ain't gonna be no playing. It's gonna be murder. You know what I'm saying? It's gonna be like Nat Turner, 1831, up in this motherfucker. You know what I'm saying? It's gonna happen. That's crazy, man. In my opinion, the only hope that we kinda have left is music and vibrations. A lot of people don't understand how important it is. You know, sometimes I can like get behind a mic and I don't know what type of energy I'm gonna push out or where it comes from. Trip me out sometimes. Because it's spirits. We ain't even really rapping. We just letting our dead homies tell stories for us. Damn. I wanted to read one last thing to you. It's actually something a good friend had wrote describing my world. It says, the caterpillar is a prisoner to the streets that conceived it. Its only job is to eat or consume everything around it in order to protect itself from this mad city. While consuming this environment, the caterpillar begins to notice ways to survive. One thing it notices how much the world shuns him, but praises the butterfly. The butterfly represents the talent, the thoughtfulness, and the beauty within the caterpillar. But having a harsh outlook on life, the caterpillar sees the butterfly as weak and figures out a way to pimp it to its own benefits. Already surrounded by this mad city, the caterpillar goes to work on the cocoon, which institutionalizes him. He can no longer see past his own thoughts. He's trapped. While trapped inside these walls, certain ideas take root, such as going home and bringing back new concepts to this mad city. The result? Wings begin to emerge, breaking the cycle of feeling stagnant. Finally free, the butterfly sheds light on situations that the caterpillar never considered, ending the internal struggle. Although the butterfly and caterpillar are completely different, they are one and the same. What's your perspective on that?